Die Klüversegel konnte ich leicht losmachen, sodass sie auf das Deck fielen, aber mit dem Hauptsegel ging es schwerer. Als der Schoner sich auf die Seite legte, hatte der Giekbaum natürlich sich über Bord gedreht und seine Spitze und ein paar Fuß von dem Segel waren unter Wasser. Mir schien, dass dadurch die Gefahr noch größer würde, aber das Segel war so straff gespannt, dass ich mich nicht getraute, daran zu rühren. Schließlich zog ich mein Messer heraus und schnitt die Aufholer durch. Die Spitze sank augenblicklich und eine große Fläche Leinwand schwamm auf dem Wasser. Da ich aber trotz aller Anstrengung den Giekbaum nicht weiter losmachen konnte, so war ich mit meinem Witz zu Ende. Die Hispaniola musste sich, wie ich selber, auf gut Glück verlassen. Mittlerweile lag der ganze Ankergrund im Schatten. Die letzten Strahlen der Sonne fielen durch eine Waldlücke und lagen, hell wie Juwelen, auf dem Wrack mit seinen blühenden Büschen. Es begann kühl zu werden, der Ebbstrom zog reißend schnell seewärts und der Schoner legte sich mehr und mehr auf die Seite. Ich kroch an die Schanzkleidung heran und sah über Bord. Das Wasser schien seicht genug zu sein. Ich hielt mich zur Sicherheit mit beiden Händen an dem gekappten Ankertau fest und ließ mich sachte über Bord gleiten. Das Wasser reichte mir kaum bis an die Brust. Der Sand war fest und ich wartete guten Mutes an Land und ließ die Hispaniola auf ihrer Seite liegen, das Hauptsegel weit über die Wasserfläche dabei ausgebreitet. Fast in demselben Augenblick ging die Sonne unter und der Abendwind pfiff leise durch die wiegenden Fichten in der Dämmerung. Endlich. Endlich war ich wieder vom Wasser herunter. Und nicht mit leeren Händen kehrte ich zurück. Da lag der Schoner endlich den Piraten entrissen und unsere Leute brauchten nur an Bord zu gehen und konnten wieder in See stechen. Ich weidete mich an dem Gedanken, zum Blockhaus zurückzukehren und meine Heldentaten zu verkünden. Vielleicht konnte ich wegen meiner Waghalsigkeit einen kleinen Tadel bekommen, aber die Zurückeroberung der Hispaniola war eine Antwort, die jeden Mund schließen musste. Und ich hoffte, sogar Kapitän Smollett würde zugeben, dass ich meine Zeit nicht verloren hätte. Unter solchen Gedanken lenkte ich in vergnügter Stimmung meine Schritte dem Blockhaus und meinen Kameraden zu. Ich erinnerte mich, dass der östlichste von den Bächen, die in Kapitän Kidds Ankergrund münden, auf dem zweigipfligen Berg zu meiner Linken entsprang. Deshalb ging ich in dieser Richtung, um den Bach an einer schmalen Stelle überschreiten zu können. Der Wald war ziemlich licht, und indem ich mich an dem unteren Rande hielt, hatte ich rasch den Berg umgangen, und bald darauf konnte ich durch den Bach waten, dessen Wasser mir nur bis an die Waden reichte. Auf diese Weise kam ich in die Nähe der Stelle, wo ich Ben Gunn getroffen hatte. Ich sah mich deshalb nach allen Seiten um, als ich vorsichtig weiterging. Es war inzwischen tiefe Nacht geworden. Und als ich aus der Kluft zwischen den beiden Berggipfeln ins Freie trat, bemerkte ich am Himmel eine wabernde Lohe. Ich dachte mir, der Inselmann koche wahrscheinlich an einem hellen Feuer sein Abendessen. Indessen wunderte ich mich im Geheimen über eine solche Sorglosigkeit. Denn wenn ich diesen Feuerschein sehen konnte, so musste wohl auch Silver ihn von dem Lager an der sumpfigen Wiese erblicken können. Es wurde allmählich immer finsterer. Es kostete mich große Mühe, auch nur einigermaßen die Richtung einzuhalten. Der Doppelberg hinter mir und das Fernrohr wurden immer undeutlicher in ihren Umrissen. Nur wenige Sterne waren am Himmel und schimmerten mit schwachem Glanz. Ich wanderte in einem tiefen Talgrund und geriet fortwährend in Gebüsche hinein oder stürzte in Sandgruben. Plötzlich wurde es um mich herum heller. Ich blickte auf. Ein bleicher Schimmer von Mondstrahlen hatte den Gipfel des Fernrohrs getroffen, und bald darauf sah ich etwas Breites, Silberglänzendes, sich hinter den Bäumen bewegen. Da wusste ich, dass der Mond aufgegangen war. Dies war für mich eine große Hilfe. Schnell legte ich jetzt den noch übrigen Teil meiner Wanderung zurück. Bald gehend, bald laufend, strebte ich ungeduldig dem Blockhaus zu. Doch war ich, als ich in den Wald unmittelbar vor dem Pfahlwerk kam, nicht so gedankenlos, dass ich nicht meinen Schritt verlangsamt hätte. Vorsichtig ging ich weiter. Es wäre auch ein dummes Ende meiner Abenteuer gewesen, wenn meine Kameraden mich aus Versehen niedergeschossen hätten.